Heimat. Der Schäfer Hund von Gina B. hätt wieder zugebissen. Und Tönnies in Berlin den Bahnhof zugeschissen. Wah, wah. So ein Scheißblatt kauft man nicht. Bildzeitung, du Lügenblatt. Oh.